Das Campus Radio Kiel präsentiert. Die Sneak Review. Die Bedeutung von Namen und Nachnamen im Besonderen sind mir ein ganz persönliches Anliegen. Nicht erst, seit ich meine Bachelorarbeit über neu entstehende zweigliedrige Nachnamen in Schweden geschrieben habe. So, genug der Eigenwerbung, kommen wir zu einem interessanteren Thema. Der Sneak Review. Der Film hieß Der Nachname und den Kennern des deutschen Kinos geht jetzt sicher ein Licht auf. Warte, wird er denken, war das nicht bereits schon 2018 im Kino? Nein, das war er nicht. Das war der Vorname. Jetzt läuft die Fortsetzung, der Nachname. Die Story. Der Nachname setzt 3 Jahre nach der Handlung des Vorgängers der Vorname ein. Die Geschwister Thomas und Elisabeth besuchen mit ihren Partnern Dorothea ihre Mutter auf Fuerteventura. Die ist mittlerweile mit ihrem ehemaligen Stiefsohn René liiert. Wahrscheinlich wollen sie uns verkünden, dass sie heiraten. Dann lieber krank. Ja, die Familienverhältnisse sind verwirrend, werden aber zu Beginn des Films gut aufgearbeitet. Und wer mehr Interesse daran hat, kann sich ja einfach nochmal der Vorname angucken. René hat sein Leben und seine Karriere für Dorothea mittlerweile aufgegeben. Thomas plant nach der Tochter bereits einen Stammhalter, wovon Anna, seine gestresste Frau, wenig begeistert ist. Und Elisabeth hat eine Affäre, um die Eifersucht ihres finanziell ausgelaugten Ehemanns Stefan zu entfachen. Ficken. Stefan! Du machst das doch nicht, ich! Ich hoffe, Elisabeth lässt es sich so richtig von dem Typen besorgen. Jeder hat vor jedem Geheimnisse und versucht, seine Familie gemäß konventioneller Familienstrukturen auszurichten. Da platzen René und Dorothea mit der Neuigkeit heraus, dass sie nicht nur geheiratet haben, sondern dass Dorothea auch noch den Namen ihres neuen Ehemanns angenommen hat. König, nicht René. Der Film ist mit Christoph Maria Herbst, Iris Berben, Florian David Fitz und Justus von Dohany mit der A-Liste der deutschen Schauspielriege besetzt. Diese Spielgewalt verlangt aber auch das Drehbuch, denn die Pointen sind eng gepackt und reichen von tiefschwarzen Humor bis bitterböse und sarkastisch. Die Witze sind in Teilen derart intellektuell und eng gepackt, dass dem Publikum kaum Luft zum Atmen bleibt. Das Fazit. Der Nachname ist, wie der erste Teil, sehr gelungen. Die Witze kommen stellenweise zwar zu dicht hintereinander, sind aber derart gelungen, dass sie nicht ins Geschmacklose abgleiten, was bei deutschen Komödien ja leider häufiger doch mal passiert. Der Film ist erschreckenderweise wirklich gut und daher von meiner Seite auch eine Empfehlung. Der Nachname startet am 20.10.2022 in den deutschen Kinos.